Thema: Handysucht. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Eine leider immer typischere Szene. Leute untereinander um einen Tisch herum, die keinen Blickkontakt haben und keine Gespräche führen. Alle lesen oder tippen auf der Tastatur herum. User halten sich stundenlang auf Newsportalen auf, die meiste Zeit verbringen sie aber in sozialen Netzwerken oder bei Viber. Immer erreichbar zu sein, ist für sie von absoluter Wichtigkeit. Eine negative Konsequenz hiervon ist, dass man ständig den Wunsch hat, abwesende Personen zu kontaktieren, gleichzeitig verzichtet man auf die Gesellschaft der Anwesenden. Diese Art Abhängigkeit vom Handy charakterisiert besonders jüngere Menschen. Das Mobiltelefon ist ihr ständiger Begleiter, ihr bester Freund. Sie nehmen die Umgebung um sich herum kaum noch wahr. Selbst wenn sie mit Freunden sind, wie hier auf dem Foto, steht das Gerät im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Das Komische daran ist, dass sie vielleicht miteinander chatten, sie sind zusammen, doch nur mit ihren Tablets beschäftigt. In diesem Fall scheint das Tablet bloß ein Ersatz der menschlichen Kommunikation zu sein. Das wird mit der Zeit zur Sucht, die man Handymanie nennt. Bleibt das Smartphone zu Hause, werden sie nervös und angespannt. Das Handy hat Macht über sie. Nach einer längeren Zeit ohne ihr Handy müssen handysüchtige Personen sogar mit Ängsten rechnen. Und das Schlimmste ist, dass darunter die echten sozialen Kontakte leiden. Handysüchtige Jugendliche sollten eine digitale Diät halten, zum Beispiel auf die Handynutzung ganz verzichten, wenn sie mit Freunden unterwegs sind. Sitzen die Leute freundschaftlich um das Lagerfeuer, brauchen sie kein Smartphone. Sie unterhalten sich, hören einander zu. Handysüchtige können sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass das möglich wäre, nur mit Freunden unter sich ohne Handy an einem Ort, wo es vielleicht keinen Handyempfang gibt. Man muss es einmal ausprobiert haben. Die reale Welt ist womöglich gar nicht so beängstigend, wie sie scheint. Es gibt einige Benimmtipps für die Handynutzung in Situationen wie der auf Bild 2. Es ist zu vermeiden, das Mobiltelefon in den Händen zu halten und jede Minute gucken, ob sich was darauf tut. Muss man einen wichtigen Anruf tätigen, wird damit natürlich niemand ein Problem haben. Zwar wird dies im engen Freundeskreis heutzutage gerade unter jüngeren Leuten lockerer gesehen, doch auch hier wäre ein ständiges Starren auf das Smartphone-Display unhöflich. Dessen bin ich mir ganz sicher. Außerdem gibt es Situationen oder Orte, wo die Handynutzung verboten oder gar gefährlich sein kann. Ich habe mein Telefon jetzt in der Hosentasche. Wenn es plötzlich klingeln würde, wäre es peinlich. Vor einer Prüfung, im Krankenhaus, im Museum oder in der Bibliothek muss das Gerät also ausgeschaltet oder auf stumm gestellt sein. Wandelt man mit starr aufs Handy gerichtetem Blick im Straßenverkehr, können leicht Unfälle passieren, zum Beispiel an der Ampel oder durch einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer und so weiter. Also bitte immer schön vorsichtig mit dem Handy.